Thank you. Nullstellen, Christian Wolf, String Trio. 1950 geht der 16-jährige Christian Wolf, das Wunderkind des New Yorker School, beim 18 Jahre älteren John Cage in die Lehre. Cage hat in den letzten Jahren ausgiebig mit Rhythmic Structures gearbeitet, rhythmischen Vorstrukturierungen, die einen temporalen Rahmen der Musik abstecken. Wolf macht sich dieses Verfahren zu eigen. Ich hatte mir Cage' formale Grundidee, die Gliederung nach Zeitlängen, zu eigen gemacht. Eine Reihe von Zeitstrecken bestimmte die Struktur, was nichts darüber besagte, wie diese Zeitstrecken ausgefüllt wurden. Auch ein weiteres prägendes Merkmal von Wolfs frühen Stücken ist unmittelbar Cage inspiriert. Um 1951-52 bestanden meine Stücke aus nur wenigen Tonhöhen, was aus Übungen resultierte, die mir Cage aufgegeben hatte. Ein solches Stück mit nur 3 oder 4 Tönen konnte 6 oder 7 Minuten lang dauern, da mich weniger die Töne als ihre Überlappungen und Kombinationen interessierten. Fallbeispiel: Das Stringtrio, das Wolf am 16. Juni 1950 vollendet. 72 Zweizweiteltakte ist es lang, die sich durch 6x6 Einheiten a 4 halbe ergeben. Das Stück ist kurz, beim angegebenen Tempo von halbe gleich 58 währt es ca. 2 Minuten. Stringtrio exponiert ausschließlich die Töne C, Cis und D. Doch dies in 5 verschiedenen Ausprägungen. Ein großes Cis, dem Cello vorbehalten, ein kleines D, vom Cello und Bratsche geteilt, ein eingestrichenes Dis, Bratsche und Violine gemeinsam. Ein zweigestrichenes D, im je 3-tönigen Materialvorrat aller 3 Streicher enthalten. Und ein dreigestrichenes Cis, nur in der Violinstimme zu finden. Die Rhythmic Structures 6x6x4 mag den Rahmen abstecken. Hörbar wird sie nicht. Sie wird überlagert durch eine Folge von Tonhöhen, die das Stück beim Hören vierteilig erscheinen lassen, grob korrespondierend mit den 4 Partiturseiten. 4-mal wird diese Intervallkonstellation in jeder Stimme dargeboten, jedoch mit individuellen Variationen der Tondauern und mit leichten Verschiebungen der jeweiligen Anfänge der variierten Repetition. Die Bratschenstimme geht einige Sonderwege. Auch sie exponiert das Material 4-mal. Doch ist eine der Wiederholungen wiederum zweigeteilt, sind diese beiden Hälften vertauscht und auseinandergerissen, sodass die Viola-Mittelstimme bald aus der ungefähren Synchronität der Außenstimme herausfällt. Die Dynamik umkreist den Pianissimo-Bereich. Ins Piano Pianissimo zurückgehend, nirgends ein Mezzo forte enthält, überschreitend. Da jede Stimme nur 3 intervallisch weit gespreizte Töne enthält, kann sich melodische Kontinuität nicht entwickeln. Beherrschend der Eindruck eines reduzierten, durch wenige ausgewählte Elemente bestimmten Klangraums, an dem die 3 Klangerzeuger auf unterschiedliche, aber sich überschneidende Weise teilhaben und die sie in kaum vorher zu ahnenden Dauern zwischen einer Achteltriole und beinahe 4 Takte umspannenden Halbtönen artikulieren. Eine Permutation einer sehr überschaubaren Menge von Elementen, deren Beginn und Ziel willkürlich scheinen. Die Musik könnte ähnlich Stunden weitergehen. Das Klangbild als solches erfährt nur momentane Verwerfungen, Dehnungen und Stauchungen, ändert aber nie seinen grundlegenden Charakter. Man hätte das reduktive Verfahren zum Stil verfestigen können, aber eben dies hat Christian Wolf vermieden. Mit so wenigen Tönen kann man freilich nur eine bestimmte Zeit lang operieren, es sei denn, man macht daraus sein persönliches Markenzeichen. Ich wollte herausfinden, wie man innerhalb engster Grenzen verfahren kann. ein Stück für zwei Geigen in langsamem Tempo mit nur zwei oder drei Tonhöhen, wie Wolfs Duo for Violins 1950 schien, obwohl nur wenige Minuten lang, oft Stunden zu dauern, weil es nur geringfügige Unterschiede aufwies und das Ohr nicht gewohnt war, derartige Unterschiede wahrzunehmen. Reduktion war ein Exerzitium, ein Akt der Selbstdisziplinierung, eine extreme Erfahrung, eine Wegscheide, aber nicht das Ziel. Und nun leider nicht das String Trio, ich habe keine Aufnahme vorliegen, aber dafür eine Interpretation von Frederik Rzewski, For Prepared Piano aus der Zeit 1951, komponiert von Christian Wolff. Wie schätzen Sie die Bedeutung reduktiver Strategien für Ihr eigenes Musikdenken und Ihre eigene Musikpraxis ein? Hier eine Antwort von Alvin Lucier. Ich nehme an, dass Sie unter reduktionistisch eine Art von Minimalismus oder Einfachheit verstehen, wie Sie sie zum Beispiel in der Musik einiger experimenteller amerikanischer Komponisten erscheint, so wie bei mir selbst, Jim Tannery und Lamonte Young. Für mich selbst gilt, dass ich meine Gesten, Materialien und so weiter beschneiden muss, damit die akustischen Phänomene, mit denen ich arbeite, erkennbar werden. Wenn ich an einem Stück arbeite, bin ich oft von strukturellen und kompositorischen Ideen erfüllt. Aber ich habe so lange ein quälendes Gefühl, das Stück kommt einfach nicht in Gang, bis ich solche Hindernisse beiseite wische und beginne, die Phänomene wirklich zu hören. Es ist eine Frage der Fokussierung. Manchmal glaube ich, dass ich antikomponiere. Die Aufführung kann ein Problem sein. Manche Musiker fügen meinen Stücken Dinge hinzu, um sie interessanter zu machen. In einer neueren Aufführung von Silver Streetcar vor The Orchestra für Triangle Solo wollte der Musiker während der Aufführung die Schlägel wechseln, um für Kontrast zu sorgen. Das hätte nur die Wahrnehmung all jener wunderbaren Ereignisse unterbrochen, die durch die komplexe Resonanzcharakteristik der Triangel hervorgerufen werden. Vor einigen Jahren ließen einige New Yorker Musiker bei einer Aufführung von Terry Rileys in C den Puls vom Spieler zu Spieler wandern. Sie glaubten, dass der kontinuierliche Puls in den zwei höchsten Oktaven des Klaviers nicht interessant genug sei. Wenn solche Hinzufügungen passieren, sind es meistens Prinzipien, die aus anderer, in der Regel älterer Musik stammen. Die Leute scheinen manchmal einfach nicht in der Lage zu sein, die neue Idee zu akzeptieren. Auf die zweite Frage, wie sehen Sie die Relevanz reduktiver Ästhetik für die Musik der Gegenwart? Über Ihre zweite Frage denke ich noch immer nach. Bei mir dient Reduktion einem praktischen Zweck, die Aufmerksamkeit des Hörers auf das akustische Phänomen zu fokussieren, das ich erkunden möchte. Ich reduziere nicht einfach Material, um etwas einfach zu machen. Bestimmt nicht. Weniger ist mehr. Für mich gilt, weniger ist weniger. Ich weiß nie, was ich über Einflüsse sagen soll. Ich weiß nicht, wer diese Ideen aufgegriffen hat. Und nun ein kurzes Stück von Tom Johnson, Rational Melody No. 2. Wieder interpretiert von Roger Heaton, Bassklarinette. Thank you. Ein Mann, ein Stuhl. Ein Mann auf einem Stuhl. Kein Instrument in seinen Händen. Sein Instrument ist das Gehirn, sind seine Hirnströme. Das Instrument ist unsichtbar, nur zu erahnen über die Tentakel, die es mit der Außenwelt verbinden. Denn auf dem Kopf des Mannes wächst ein Wald von Drähten. Die elektrisch nachweisbare Aktivität seines Gehirns wird von Elektroden registriert, verstärkt, hörbar gemacht, per Lautsprecher in Schall verwandelt, Infraschall, denn Alphawellen schwingen mit etwa 10 Hertz, Schall mit Frequenzen unterhalb der Schwelle menschlicher Tonhöhenwahrnehmung. Doch Lautsprecher mit dieser Frequenz bestückt, können mit diesen Impulsen durch Resonanz diverse Perkussionsinstrumente zum Schwingen bringen. Pauken, Trommeln, Gongs. Wie von Geisterhand fangen sie an zu tönen. Der Mann sitzt völlig reglos auf der Bühne, auf seinem Stuhl, die Augen geschlossen. Nur wenn er ruhig ist, kann Klang entstehen. Denn die den Elektroden nachgeschalteten Differentialverstärker erfassen nur die Alphawellen seiner Hirntätigkeit. Und jene treten nur im Zustand völliger Entspannung auf. Ist der Mann auf der Bühne angespannt, will er etwas, so passiert nichts. Nur wenn er sich fallen lässt, auf alles Wollen verzichtet, entsteht Klang. Nur absolute Passivität ermöglicht klangliche Aktivität. Verzicht bringt Gewinn. Willenlosigkeit führt zur Tat. Es ist, als wolle der Mann mit seiner Apparatur das Meister Eckhart'sche Diktum vom Nutzen des Lassens illustrieren. Der Mann ist Alvin Lissier. Sein psychoakustischer Versuchsaufbau nennt sich Music for Solo Performer 1965. Wer aufgibt, gewinnt. Intention verhindert Musik. Stille erzeugt Klang. Treffender als Lissier hätte man zentrale Prämissen und Paradoxien musikalischer Reduktion nicht illustrieren können. Music for Solo Performer. Die musikalischen Phänomene, die dieser psychoakustische Versuchsaufbau in die Welt setzt, können komplex sein. Aber es ist eine Komplexität, die aus Reduktion entsteht. Je reiner, je einfacher die Idee, desto reicher die Musik. Lissier, wenn ich ein Werk anfange, stelle ich mir oft mehr Material vor, als ich wirklich brauche. Aber sobald ich die grundlegenden Prinzipien hinter dem Phänomen, auf dem das Werk beruht, erkannt habe, verschwindet dieses Verlangen nach Komplexität und Redundanzen werden ausgelöscht. Das Werk kann nun in seiner reinsten Form existieren. Unausgesprochen, aber impliziert, Reinheit ist gleich Schönheit. Sie ist jene Prinzipiensparsamkeit, die seit Anbeginn im europäischen Denken wirkt. Die Eleganz der einfachsten Theorie, der einfachsten Formel, die überwältigende Klarheit des E gleich mc Quadrat, das Ökonomieprinzip, wie es der Franziskaner Wilhelm von Ockham auf die ihrerseits unüberbietbar knappe und elegante Formel brachte, Pluralitas non est ponenda sine necessitate. Ockhams Messer hat man dieses Motto genannt. Eine Kampfansage des Nominalisten Ockham im Universalienstreit. Man soll ohne Not keine Vielheit setzen, wenn die Einheit zur Erklärung hinreicht. 6 weiße Leuchtstoffröhren an einer Wand, je 244 cm hoch, vom Fußboden aufsteigend, vertikal angeordnet in 3 Gruppen, links eine Röhre, in der Mitte 2, rechts 3. Gleicher Abstand zwischen den Gruppen wie zwischen der linken und rechten von den Raumecken. The Nominal Tree to William of Ockham, betitelt des Minimal Art Pionier Dan Flavin, der zuvor ein Priesterseminar besuchte, eine seiner Leuchtstoffröhreninstallationen aus dem Jahr 1963. Kunst als Suche nach der Essenz. Prinzipiensparsamkeit ist ein altes Ideal der Philosophie, der Naturwissenschaft, doch seit dem 20. Jahrhundert auch eines der Kunst. Kunst schließt das nicht Notwendige aus. So liest es sich beim Minimal-Art-Protagonisten Karl André, der mit seinen Ziegelsteinreihen, seinen Metallplattenquadraten, seinen Holzquaderarrangements Kunst auf geometrische Anordnung maschinell vorgefertigter Module reduzierte. Stemmrich 194. Ist Prinzipiensparsamkeit auch ein musikalisches Ideal? Die europäische Musikgeschichte ist eine Fügung widerstrebender Tendenzen. Einer zur Komplexität immer größere Materialdispositionen. Immer umfangreichere Regelwerke, immer weiter ausgreifende Konstruktionen. Immer individuellere, schließlich nur noch persönliche Systeme. Doch dagegen der Versuch, Komplexität zurückzudrängen. Im frühen 15. Jahrhundert klangsinnliche, rhythmisch schlichte Terzenschichtung als Antwort auf die aberwitzigen Konstruktionen der Ars Subtilior. Im 18. Jahrhundert die Rhetorik musikalischer Einfachheit als Replik auf die Polyphonkünste eines Johann Sebastian Bach. Simplizität als musikästhetische Kategorie, die den musikästhetischen Diskurs der Zeit bestimmt, wie Carsten Mackensen ausgiebig belegt hat. An der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert Erik Satie's Musique dépouillée als Gegenentwurf zur spätromantischen Hypertrophie. Um 1960 Lamont Young's endlos ausgehaltene Quinte H-Fis als Alternative zur seriellen Atomisierung des Klanggewebes. Und schließlich Alvin Dissier, der dorthin zurückgeht, wo alle Musik beginnt, ins Gehirn. Und der mit seinem Planspiel eines Klangs, der nur durch den Verzicht auf Kognition entsteht, noch die letzte Bastion abendländischen kompositorischen Selbstbewusstseins attackiert. Gedankenlose Musik, ein Anathema. Ein Hinweis auf zweierlei, darauf, dass reduktionistische Musik stets den Subtext der Konzeptkunst mittransportiert. Darauf, dass reduktionistischen Konzepten in der Musik zuweilen ein subversives Potenzial innewohnt, das ihre vertraute publizistische Etikettierung zum tönenden Tapetenmuster als verharmlosendes Klischee entlarvt. Und nun eine Gehörbarmachung einer Installation von Alvin Lussier, nicht die eben beschriebene Komposition oder Installation Music for Solo Performer von 1965, sondern nun eine Installation Music on a Long Thin Wire von Alvin Lussier. In einem letzten Abschnitt präsentiert Peter Niklas Wilson einen längeren Text, der betitelt ist Lust und Last des Jetzt, kleine Gemeinheiten zu Hause des Präsentismus. Es geht ihm darum, eine kritische Position zu formulieren zu einigen Aspekten des Reduktionismus. Und hier noch was zu der Lektüre, was er dazu gesagt hat. Es wird bei der Lektüre schnell deutlich werden, dass meine Kommentare zu den reduktiven Musikformen der Gegenwart von einer gewissen Ambivalenz geprägt sind. Eine grundlegende Faszination, ohne die dieser Text ja nie hätte entstehen können, mischt sich mit einer ebenso manifesten Skepsis bis hin zur Polemik, was bestimmte, in meinen Augen und Ohren, manieristische Züge des Phänomens musikalische Reduktion anbetrifft. Ich habe mich nicht bemüht, solche Brüche und Widersprüche zu eliminieren. Zunächst zur Begrifflichkeit des Präsentismus. Peter führt das da ein. Präsentismus, warum dieser Begriff? Da es bei vielen Kompositionen oder Improvisationen der reduktiven Musik um die Herstellung von Klangpräsenz geht, da das ein wichtiges Ziel ist der musikalischen Arbeit, benutzt er den Begriff Präsentismus. In dem längeren Artikel geht er dann zunächst auf, wie sich das verändert hat innerhalb der neuen Musikszene, vorwiegend in den 50er, 60er, 70er Jahren, kommt dann zu 6 Punkten, die er herausarbeitet, an denen er eine Kritik mancher Phänomene des Präsentismus formuliert. Zunächst als Einleitung, wenn die selbstbewusste Verteidigung des eigenen Europäischen sich umkehrt in die allzu freudige Selbstaufgabe, ist Vorsicht angebracht. Aus den alten Denkbildern entstehen neue Komplementärbilder, die nicht minder eindimensional anmuten, sich zum Klischee verfestigen. Daher in ähnlicher Kürze und damit bewusster Überpointierung einige Widerworte zu den Thesen der neu-alten Reduktionisten. Erstens Fetischismus. Ernst Abrecht Stiebler ist sich der Risiken von Entschleunigungsstrategien wohl bewusst. Die Ästhetik reiner Klangpräsenz schwebt, Zitat, immer in der Gefahr, einem mystifizierten oder manierierten Materialfetischismus zu verfallen. Aber, so hofft Stiebler zugleich, immer mit der Chance, dem um Haaresbreite zu entkommen. Mystik und Manierismus, für beides bietet zumal die deutsche neue Musikszene der letzten Jahre in der Tat mehr Beispiele, als man sich wünschen kann. Kaum noch zu zählen die Symposien, Festivals, Workshops über stille Musik, schwer zu ertragen der weihevolle Tenor der weltabgefandten Stillesucher, die stereotypen Weltfluchtrituale der zwangsgestressten Pianissimo-Ästheten, das morbide Pathos jener, die da Musik am Rande des Verstummens offerieren, die betulich schwammige, ach so sensible und doch so gleichförmige Diktion der Wellenreiter der Dal Niente und Morendo-Mode. Zweitens, Epigonentum. Genauso wenig originell wie solche Verlautbarungen und Halsversprechen ist oft genug auch die musikalisch-technische Praxis der Präsentisten. Da werden Cage'sche und Feldmann'sche Prozeduren mit solcher Buchstabentreue, mit solchem Mangel an Fantasie nachbuchstabiert, dass man nur staunen kann und sich fragen muss, kann eine Musik, deren Verfahren so sehr das Etikett Secondhand tragen, eigene Erfahrung reflektieren? Drittens, ach ja, Klänge, irgendwann, irgendwo. In folgenden Worten wirbt das Wandelweiser Komponistenensemble, ein Sammelbecken der neuen Präsentisten, für seine CD-Einspielung von Christian Wolffs Konzeptstück Stones. Zitat, wenn Sie diese CD auflegen, werden Sie vielleicht nach einer Weile vergessen, dass sie spielt. Plötzlich hören sie dann irgendwann irgendwo ein Steinchen und nach einem ersten »Was war denn das?« wird ihnen auf einmal klar, »Ach ja, das ist die CD«. Aus dem Katalog der von Burkhard Schlotthauer geleiteten Edition Wandelweiser. Ach ja, also Ende des Zitats ist jetzt schon zu Ende. Nun wieder Peter Niklas Bösen. Ach ja, das ist die süße Ideenlosigkeit des tröpfelnden Klangs in der Oase der Stille. Balsam für die vom Druck der totalitär-theologischen Gedanken gepeinigte Seele. Edelmutzak für selbsternannte akustische Ökologen, denen schon die Gestaltqualität einer kompositorischen Idee offenbar unaushaltbaren Zwang bedeutet, während das akustisch amorphe Freiheit schlechthin verheißt. Morten Feldmanns Rede von Musik als Zeitleinwand scheint von manchen Adepten der neuen Langsamkeit ein wenig zu wörtlich genommen worden zu sein. Sie stellen Klänge nur noch als Klänge aus, Stille umflort wie monochrome Gemälde vor den unendlich weißen Wänden moderner Galerien. Dass das Signum von Feldmanns Komponieren gerade das Sondieren der Grauzone zwischen Repetition und Variation, zwischen Statik und Bewegung war, ist ihnen offenbar entfallen. Die Dynamic Stasis, deren Meister Feldmann war, erzeugt noch immer eine spezifische Spannung, und Feldmanns gelehrigere Schüler wie etwa Joe Kondo oder Ernst Albrecht Stiebler wissen dies. Anders als die toten Klangendlagerstätten mancher Präsentisten, in denen die Klänge nur noch schlicht sie selbst sein sollen, unbeschadet von jeder zwischenklanglichen Dynamik. Hier ist die Flucht vor dem Anthropomorphen in der Musik auf die Spitze getrieben, eine fast makabre Todessehnsucht der Komponisten. Aber braucht der Klang an sich den Komponisten überhaupt? Hören bei erhobenem Zeigefinger. Hinter solchen Vorzeichen, was die Klänge selbst sind, ohne das böse Gift subjektiver Energien, ein Wunsch, der ebenso verbreitet wie vergeblich ist, verbirgt sich ein didaktischer Impetus, der dem Hörer mitnichten jene Freiheit, jene Ungelenktheit der Wahrnehmung eröffnet, die die Präsentisten gerne im Munde führen. Hör doch, wie schön, wie nuancenreich, wie voll inwendiger Figur der Klang an sich ist. So sprechen die Stücke vieler Präsentisten mit ein wenig zu nachdrücklicher Stimme. Doch was, wenn man dies gar nicht hören will? Oder wenn man schon genug derartiger psychoakustischer Lehrstunden, solcher Seancen, akustischer Mikroskopierung erfahren hat, dass man von Komposition anderes erhofft, als derartiges noch einmal und noch einmal in umständlicher Weitschweifigkeit vorgeführt zu bekommen. Unwillkürlich kommt mir ein Zitat Helmut Lachenmanns aus einem Gespräch mit Heinz-Klaus Metzger in den Sinn. Ich weiß, dass zeigen wollen nicht nur gefährlich zur Didaktik neigt, sondern auch eine terroristische Form von Pseudoritual verursachen kann. Ich wollte aber nichts zu tun haben mit den kompositorischen Konzeptionen, bei denen das Zeigen zum weihevollen Pontifikalamt wird und wo alles auf den Terror der Weihe ankommt. Zitat Ende. Fünftens. Frohn des Konzerts. Die Hörerfreundlichkeit, die manche Präsentisten für sich in Anspruch nehmen, ist dann auch ein zweischneidiges Schwert. Eher gemahnen sie so manche präsentistische Musikveranstaltungen an neuzeitliche Büßerrituale, bei denen die hörenden Asketen geloben, klaglos jede ästhetische Entsagung auf sich zu nehmen, noch in der größten Armut, noch in der kargsten akustischen Einöde den klingenden Diamanten zu suchen. Emanzipation vom Diktat des Narrativen, Sensibilisierung für das Jetzt, schön und gut, aber bedarf es nach dem Aha-Erlebnis einer derartig umgepolten Wahrnehmung dennoch Hunderter, Tausender von Kompositionen, um immer wieder solche Refokussierung herbeizuführen? Wer einmal erfahren hat, was Klang ist außerhalb struktureller Narrativität, wer einmal gelernt hat, was Hören auf das Jetzt, hier und jetzt zu lenken, Nein, nochmal. Wer einmal gelernt hat, das Hören auf das Hier und Jetzt zu lenken, der kann dies, wie Cage, zur Alltagspraxis erheben. Wozu da der Zwang des Konzertsaals? Klang ist überall. Und die Bereitwilligkeit, mit der sich die Präsentisten auf die althergebrachte auf die althergebrachten Konzertrituale, auf das Format Musikwerk, auf die Delokalisierung des Tonträgers einlassen, wecken Zweifel, inwieweit sie sich der ästhetischen und sozialen Tragweite des von ihnen beschworenen anderen Hörens überhaupt wirklich bewusst sind. Sechstens, Nähe zum Kitsch. Wie sagt Meyers großes Taschenlexikon, Zitat, Kitsch, Erscheinungsform des pseudokünstlerischen, massenhaft fabrizierter Kunstersatz, im weitesten Sinne charakterisiert durch ästhetisch unbegründete, unangemessene, formale Bewältigung eines Scheingehalts. Mangel an Originalität, billige Imitation. Demnach sind Kitschobjekte Fetisch unreflektierter Idealität bzw. Sentimentalität von Scheinwirklichkeit. Zum Beispiel der privaten Idylle einer heilen Welt. Kitschobjekte haben Ritualwert. Es liegt mir fern, Pseudokünstlerisches gegen die vermeintlich echte wahre Kunst ausspielen zu wollen, wie es hier versucht wird. Und doch enthält diese Definition manchen Begriff, der sich trefflich zur Charakterisierung die Wassermanifestation des Präsentismus eignete. Soweit ein letztes Zitat aus dem Buch, das wir heute vorgestellt haben, in Teilen Reduktion zur Aktualität einer musikalischen Strategie von Peter Niklas Wilson, 2003 beim Schott Verlag erschienen. Die Sendung geht jetzt in circa 4, 5, 6, 7 Minuten, je nachdem, wann das Senden übernommen wird von Electronic Jam zu Ende. Wir möchten uns hier schon mal verabschieden. Judith Hamann und Heiner Metzger haben heute die Texte gesprochen und moderiert. Und die nächste Sendung ist am 21. März 2014 wieder von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder zu empfangen über den Livestream www.fsk-hh.org. Informationen über die Klingding-Sendung gibt es auf der Webseite www.hierunda.de/klingding.html. Und hinweisen möchte ich auch noch, da tut sich wieder einiges in nächster Zeit, auf die Webseite vamh.de. Die Vorbereitungen für das diesjährige Blurred Edges Festival laufen und manches ist schon zu sehen, manches wird jetzt bald in die Webseite eingepflegt, wie das so schön heißt. Und überhaupt gibt es ständig aktuelle Konzerte und einiges zu hören und zu sehen in Hamburg, was aktuelle Musik anbelangt. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören noch bis zur nächsten Sendung ein Stück von, eine Komposition von Corion Aharonian und die hat den Titel Digo es un desir, gespielt von Núcleo Música Nueva de Montevideo und dirigiert von Corion Aharonian. Also Komponist und Dirigent ist hier in Personalunion. Das Stück geht ungefähr 11 Minuten, 12 Minuten und ich hoffe, dass Electronic Jam dann inzwischen im Studio eintrifft und weiter sendet. Tschüss und eine angenehme Nacht noch.